Erster während der Regierungszeit von Joachim griff König Nebukadnezar von Babylon an, woraufhin Joachim ihm 3 Jahre lang diente, bevor er schließlich rebellierte. Zweiter der Herr schickte verschiedene Truppen aus Babylon, Edom, Moab und Ammon gegen Juda, um das Land zu zerstören, wie es die Propheten vorhergesagt hatten. Dritter diese Unglücke geschahen nur wegen des Zorns des Herrn, der Juda wegen der schweren Sünden von König Manasse aus seiner Nähe verstoßen wollte. Vierter Gott wollte Juda nicht vergeben, weil Manasse so viele unschuldige Menschen in Jerusalem getötet und die Stadt mit Blut gefüllt hatte. Fünfter alle weiteren Taten von Joachim und alles, was er während seiner Herrschaft erreichte, stehen im Buch der Chronik der Könige von Juda geschrieben. Sechster als Joachim starb, wurde sein Sohn Joachim der neue König und trat die Nachfolge seines Vaters an. Siebter der König von Ägypten verließ sein Land nicht mehr, weil der König von Babylon das gesamte Gebiet zwischen dem Bach Ägyptens und dem Euphrat erobert hatte. Achter Joachim war 18 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate lang in Jerusalem, während seine Mutter Nehushta ihn unterstützte. Neunter er tat jedoch Dinge, die dem Herrn missfielen, genau wie sein Vater es vor ihm getan hatte. Zehnter zu dieser Zeit marschierten die Soldaten von König Nebukadnezar gegen Jerusalem und begannen, die Stadt vollständig zu belagern. Elfter während seine Soldaten die Stadt umzingelt hielten, kam König Nebukadnezar selbst nach Jerusalem, um den Angriff persönlich zu leiten. Zwölfter König Joachim ergab sich dem König von Babylon und ging mit seiner Mutter, seinen Beamten und seinen Dienern hinaus, woraufhin er gefangen genommen wurde. 13. Nebukadnezar nahm alle Schätze aus dem Tempel und dem Palast mit und zerstörte die goldenen Gefäße, die Salomo einst angefertigt hatte. 14. Er verschleppte 10.000 Menschen aus Jerusalem, darunter alle Anführer und Handwerker, sodass nur die ärmsten Bewohner des Landes zurückblieben. 15. Joachim wurde zusammen mit seiner Mutter, seinen Frauen und den wichtigsten Männern des Landes als Gefangener von Jerusalem nach Babylon gebracht. 16. Der König von Babylon führte insgesamt 8.000 starke Männer und Handwerker weg, die alle für den Krieg oder die Arbeit geeignet waren. 17. Danach setzte der König von Babylon Matanja, den Onkel von Joachim, als neuen König ein und gab ihm den Namen Zedekia. 18. Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem, während seine Mutter Hamutal hieß. 19. Auch er tat Dinge, die dem Herrn missfielen, wobei er dem schlechten Beispiel von Joachim folgte. 20. Wegen des Zorns des Herrn über Jerusalem und Juda kam es schließlich dazu, dass er sie verstieß, woraufhin Zedekia gegen Babylon rebellierte.